»Ich denke nicht«, sagte Janison. »Hören Sie, kommen wir langsam zum Ende?« »Ja, noch 5 Minuten, versprochen.« »Okay.« Es gab immer mehr Streit und er wurde immer schlimmer. Manchmal wurden auch Gegenstände geworfen, und zwar nicht nur von ihr. Einmal bin ich gegen Mitternacht sturzbetrunken nach Hause gekommen und sie hat angefangen, auf mich einzureden. Sie wissen schon, das übliche Gemoser, wovon allerdings jedes Wort stimmte. Ich hatte das Gefühl, sie würde Giftpfeile auf mich werfen und immer treffen. Wieder blickte Jack auf seine Hände. Er hatte die Mundwinkel so weit nach unten gezogen, dass er für Jamieson einen Moment lang wie Emmett Kelly aussah, der berühmte, traurige Clown. »Wissen Sie, woran ich dachte, wenn sie mich angeschrien hat? An Glenn Ferguson, den Jungen, den ich in der 4. Klasse verprügelt habe. Wie gut sich das angefühlt hat, als würde man eine entzündete Eiterbeule ausdrücken. Ich dachte, es würde mir gut tun, sie zu verprügeln, und man könnte mich auch nicht mit einem Beschwerdeschreiben an meine Mutter nach Hause schicken, weil die schon ein Jahr nach meinem Abgang von der Brown University gestorben war.« »Holla«, sagte Jamieson, das eben noch angenehme Gefühl über das unverlangte Geständnis verschwand und machte Unbehagen Platz. Er wusste nicht recht, ob er das Folgende überhaupt hören wollte. »Ich bin gegangen«, sagte Jack, »aber ich hatte es so mit der Angst bekommen, dass ich wusste, etwas gegen die Sauferei unternehmen zu müssen. Und da habe ich es zum ersten Mal bei den anonymen Alkoholikern versucht, drüben in San Diego. Als ich nach New York zurückkam, war ich trocken, aber das hielt nicht lange. Ich habe es noch einmal versucht, aber auch das hat nicht lange gehalten, beim 3. Mal auch nicht. Aber jetzt habe ich Randy, und dieses Mal könnte ich es schaffen, auch dank Ihnen.« Er streckte die Hand aus. »Gern geschehen«, sagte Jamieson und nahm sie. »Da ist noch was«, sagte Jack, sein Griff war sehr fest. Er schaute Jamieson in die Augen und lächelte. »Ich bin zwar gegangen, aber vorher habe ich der Schlampe noch die Kehle durchgeschnitten. Das hat zwar nichts gegen die Trinkerei genützt, aber dadurch habe ich mich besser gefühlt. Genau wie ich mich besser gefühlt habe, nachdem ich Glenn Ferguson verprügelt hatte. Und der Säufer, von dem ich Ihnen erzählt habe, als ich den verprügelt habe, habe ich mich auch besser gefühlt. Keine Ahnung, ob ich ihn dabei umgebracht habe, aber auf jeden Fall habe ich ihn vermöbelt.« Jamieson wollte seine Hand zurückziehen, aber Jack hielt sie fest. Die andere Hand steckte wieder in der Tasche des Yankees-Hoodies. »Ich möchte wirklich mit dem Trinken aufhören, kann den 5. Schritt aber nicht vollenden, ohne zuzugeben, dass es mir irgendwie richtig Spaß macht.« Es fühlte sich an wie ein heißer, weißer Lichtstrahl, der zwischen Jamiesons Rippen hindurchglitt, und als Jack den triefenden Eispickel zurückzog und ihn wieder in der Bauchtasche verstaute, merkte Jamieson, dass er nicht mehr atmen konnte. »Menschen zu töten. Das ist ein Charakterfehler, ich weiß, und wahrscheinlich der eine große Makel, der immer alles andere nach sich zieht.« Er stand auf. »Ich danke Ihnen, Sir. Ich kenne Sie nicht mit Namen, aber Sie haben mir sehr geholfen.« Er wandte sich in Richtung Central Park West, drehte sich dann aber noch einmal zu Jamieson um, der blindlings nach seiner Times fingerte, als könnte ein schneller Blick ins Feuilleton möglicherweise alles wieder in Ordnung bringen. »Ich werde Sie heute Abend in mein Abendgebet einschließen«, sagte Jack.